zwischen Lattenkampf und Rissen musste sie ganz plötzlich pissen. Und er sagte noch, ey Elle, halt dein Maul, sonst gibt's ne Schelle. Wir fahren hier mit 100 PS und du machst schon wieder Stress. Sauf deinen Fusel doch zu Hause, denn hier gibt's keine Pause. Du Schnarchbacke, zwischen Göttingen und Essen wollte sie im Blockhaus fressen. Und er sagte noch, ey Mädchen, heute gibt es keine Stäbchen. Wir fahren hier mit 100 PS und du machst schon wieder Stress. Sauf deinen Fusel doch zu Hause, denn hier gibt's keine Pause. Du Schnarchbacke, zwischen Reeperbahn und Dollhaus zog sie gierig ihr Höschen aus. Und er sagte noch, ey Suse, lass den Terz und das Geschmuse. Wir fahren hier mit 100 PS und du machst schon wieder Stress. Sauf deinen Fusel doch zu Hause, denn hier gibt's keine Pause. Du Schnarchbacke, zwischen Glüsingen und Argen krapschte sie an seinen Spaten. Und er sagte noch, ey Hilde, du führst doch etwas im Schilde. Wir fahren hier mit 100 PS und du machst schon wieder Stress. Sauf deinen Fusel doch zu Hause, denn hier gibt's keine Pause. Du Schnarchbacke, zwischen Regensburg und Celle rückte sie ihm auf die Pelle. Und er sagte noch, ich halte, mach dich frei und zeig die Spalte. Wir fahren hier mit 100 PS und du machst schon wieder Stress. Sauf deinen Fusel doch zu Hause, denn hier gibt's keine Pause. Du Schnarchbacke, du Schnarchbacke, du Schnarchbacke.